Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 3. Hallo, hallo, hallo und einen wundervollen und fantastischen guten Morgen. Wir sind hier in Sao Paulo und lehren euch. Sie sind zu seiner Belohnung geworden. Wir haben so viele mystische Vorstellungen darüber gehabt. Lasst uns Jesus zur ewigen Belohnung dienen. Ich bin einverstanden. Ich glaube nicht, dass wir Jesus für irgendeine irdische Belohnung dienen sollten. Denk daran, die ewige himmlische Belohnung sind Menschen. Was bedeutet das? Ich zeige dir einen weiteren Aspekt dieser Wahrheit. Wenn Paulus mehr damit beschäftigt gewesen wäre, seinen eigenen Dienst aufzubauen, als den Menschen zu dienen und sie zu lieben, hätte er keine andere Wahl gehabt, als Menschen für den Aufbau seines Dienstes zu benutzen. Überleg dir das mal. Jedes Mal, wenn du Menschen benutzt, um deinen Dienst aufzubauen, auch wenn es ein guter christlicher Dienst ist, missbrauchst du deine eigene Krone der Belohnung. Deshalb betone ich immer wieder, benutze Geld, benutze nie, nie, nie in deinem Leben die Menschen. Wir hatten eine Veranstaltung hier in Brasilien und wir hatten 18 Studenten unserer Schule mit dabei. Ich lehrte und sie prophezeiten und beteten für die Kranken. Ich saß einfach da und weigerte mich, für die Kranken zu beten. Als ich meine Studenten beobachtete, musste ich mit den Tränen kämpfen. Als ich sie alle anschaute, einer von ihnen wäre jetzt wahrscheinlich tot, ein anderer hätte wahrscheinlich eine zerstörte Ehe. Ich sah diese Studenten an und dachte, gibt es eine größere Krone der Belohnung? Gibt es eine bessere Belohnung, als mein Leben in Menschen zu investieren? Und jetzt zeigen diese Leute anderen Menschen die Liebe Jesu. Eines Tages kannst du vor Jesus stehen und Jesus sagt, ich habe eine einzigartige Belohnung für dich. Und du würdest sagen, welche Belohnung wird es für mich geben? Ich habe nie einen großen Dienst aufgebaut. Welche Belohnung wird er mir denn geben? Ich habe nie vor 1000 Menschen gepredigt. Denke niemals auf diese Weise. Erinnere dich, was wir von Jesus gelernt haben. Er sagt, sammelt nicht Geld hier auf Erden, gebt es den Armen und ihr werdet eine Belohnung im Himmel haben. Denk über diesen Gedanken nach. Jesus hat nie gesagt, dass man kein Geld für sich ausgeben soll. Er hat nie gesagt, dass man kein Geld haben soll. Er hat auch nie gesagt, dass man Geld nicht genießen soll. Er sagte, dass man es nicht anhäufen, sondern den Armen geben soll. Wie kannst du Belohnung im Himmel bekommen, wenn du es den Armen gibst? Welche Belohnung kannst du bekommen? Glaubst du wirklich, dass du im Himmel viel mehr Geld bekommen wirst? Du wirst dort kein Geld benötigen. Im Himmel wird es Menschen geben, die sagen, Jesus, ich war hungrig und diese Person kam und gab mir zu essen. Jesus, ich hatte nichts und diese Person kam und teilte mit mir. Ich habe erfahren, wie gütig, wie gnädig und wie gut du bist, weil diese Person bereit war, mit mir zu teilen. Ich habe dich kennengelernt, weil diese Person mit mir geteilt hat. Und Jesus wird dich anschauen und sagen, schau, hier ist deine Belohnung, schau dir diese Person an. Leute, manchmal wissen wir nicht einmal, was es bei den Menschen bewirkt, wenn wir sie einfach umarmen, ihnen in die Augen schauen und sagen, weißt du, dass ich dich wirklich liebe? Das kann eine fantastische Belohnung für dich sein. Aber Reinhard, ich habe so viel für die Menschen getan und sie sind undankbar. Mach weiter. Jesus hat uns gesagt, dass wir sogar zu den Undankbaren und Bösen freundlich sein sollen. Denn so ist auch unser Vater im Himmel. Der Heilige Geist zeigt mir gerade, dass ich etwas sagen soll. Für jede Person, die undankbar war, dich benutzt hat und der du nicht mehr dienen willst, gibt es viele, viele andere, die tief beeinflusst wurden und die deine Belohnung sein werden, wenn du vor Jesus stehen wirst. Also Leute, lasst uns nie etwas anderes zu unserer Belohnung machen, sondern nur Menschen. Weißt du, was Jesu Belohnung für sein Opfer sein wird? Menschen. Wenn du in Jesaja 53 nachschaust, siehst du ganz klar, dass die Belohnung, die er für seine Arbeit und für sein Opfer bekommen wird, Menschen sind. Was bleibt da noch zu erwähnen als das, was Paulus im Rest dieses Verses sagt? Dort steht: Nun erhebt euch in der Fülle eurer Vereinigung mit unserem Herrn. Paulus sagt: Da du meine Belohnung bist, du mein Freund bist und ich dich so sehr liebe, lass uns bitte ständig in dieser Fülle deiner wunderbaren Vereinigung mit Jesus wandeln. Hör zu, wenn die Belohnung für Jesus Menschen sind, dann muss die Belohnung für dich auch Menschen sein. Das bedeutet Vereinigung mit dem Herrn. Bleib in seiner Liebe. Bis morgen.